Drittes Buch von damals bis heute. Die Schilderung des Damals ist beendet, aber auch das Heute und der Weg zu ihm verdienen einige Zeilen. Könnte ein vom Sturm entwurzelter Baum fühlen, denken und sprechen, er würde das äußern, was ich empfand, nachdem ich den Bruch mit Kirche und Orden vollzogen hatte. Aus einem Erdreiche war ich gerissen worden, das Mutter und Nährboden meines ganzen Seins, physisch, moralisch und religiös gewesen war. In gewisser Weise stand ich dem Nichts gegenüber und dabei blutete ich aus 1000 Wunden, wie das Wurzelgewirr des entwurzelten Baumes auch blutet. Was sollte werden? Nicht mit einem festen Plane hatte ich die alte Welt verlassen. Der folgenschwere Schritt war so etwas wie ein Sprung ins Dunkle. Die Schiffe hinter mir waren verbrannt. Würde ich ein besseres Gestade, das ich nur in weitester Ferne, in Wolken und Nebel gehüllt, mehr ahnte als sah, mit neuen Schiffen erreichen? Nicht einmal diese Gedanken dachte ich damals klar und deutlich. Heraus aus der Unfreiheit, fort aus dem Joche, das meine Selbstständigkeit, das mich als Individuum zu erdrücken drohte. Los von den Fesseln, die mein Inneres eingeschnürt hatten. Nur das war es, was ich damals wollte. Alles andere war ein einziges großes Fragezeichen. Die Trennung vom Orden habe ich verhältnismäßig leicht überwunden. Diese Wunde, wenn es überhaupt eine war, schloss sich rasch. Denn niemals war ich trotz 14-jähriger Zugehörigkeit ein echter Jesuit gewesen. Mein Geist hatte dem Jesuitengeiste sich nicht assimiliert. Aber die Trennung von meiner Religion. Sie war Fleisch und Blut für mich gewesen, Jahrhunderte alte Bande verknüpften mich mit ihr. Alles, was ich bisher als Mensch besessen hatte, war in ihr beschlossen. Vater, Mutter, Brüder und Schwestern konnte ich mir nur in und mit ihr vorstellen. Denken und Empfinden waren fast 40 Jahre lang katholisch gewesen, durch und durch. Und jetzt? So tief eingewurzelte Anschauungen tut man nicht von sich, wie man einen Rock auszieht. Freilich, die äußere Zugehörigkeit zur katholischen Kirche war durch einen Schritt gelöst worden. Denn einzelne Grunddogmen des katholischen Glaubens hatte ich als Irrtümer erkannt. Auch hatte ich kurzerhand Priesterkleid und Ordensgewand über Bord geworfen, weil ich Priestertum und Ordensstand nicht mehr als christlich und religiös anzuerkennen vermochte. Mit diesen Gewalttaten waren aber die vielen Tausenden von katholischen Gefühlen, Regungen, Empfindungen, Anschauungen nicht beseitigt und ertötet, die in den verborgensten Falten meines Inneren in einem 40-jährigen Leben mit mir, mit meinem Leibe und mit meiner Seele groß geworden waren. Ich fühlte allerdings, auch sie müssen fort. Aber einstweilen waren sie noch da, quälend, verwirrend, beängstigend. Und so befand ich mich in einem Chaos. An den Gott der katholisch-ultramontanen Dogmatik, an den ich bisher geglaubt hatte, glaubte ich nicht mehr. Die Kirche, in der ich geboren und erzogen worden war, in der ich über ein Menschenalter gelebt hatte, war für mich zertrümmert. Und an eine andere Kirche dachte ich überhaupt nicht. Meine Seele war recht eigentlich ein Schifflein, Masten, Segel und steuerlos, hin und her geschleudert von haushohen Wellen, und ich, sein Führer, besaß weder Kompass, noch leuchtete mir ein Stern. Auch was ich tun, womit ich mich beschäftigen sollte, wusste ich nicht. Heute stehe ich seit Jahren in zielbewusster, planmäßiger Kampfstellung gegen die verderblichste und gewaltigste aller Mächte, gegen das ultramontane Rom. Heute weiß ich, was ich will. Damals dachte ich nicht an eine solche Stellung, wusste nicht, was ich wollte und sollte. Qualvolle Zustände, die mehr als einmal Selbstmordgedanken mir nahelegten. Da griff ein Zufall ein und die Nebel begannen sich zu teilen. Ich hatte geglaubt, mein Austritt aus dem Jesuitenorden und mein Bruch mit der Kirche seien gänzlich unbeachtet geblieben. Ich selbst habe nichts getan, sie bekannt zu machen. Und doch waren sie bekannt geworden. Eine Hand streckte sich mir entgegen von einer Seite, der ich jetzt fast ebenso schroff und gegensätzlich gegenüberstehe wie dem Ultramontanismus. Vom Hofprediger Dr. Adolf Stöcker erhielt ich einen Brief, worin er mich aufforderte, etwas über, das heißt gegen den Jesuitenorden, für die Kreuzzeitung seines Freundes, des Freiherrn Wilhelm von Hammerstein, zu schreiben. Ich schrieb ein kurzes Feuilleton, aber ohne Namen. So wenig dachte ich auch damals noch an Hervortreten und an Kämpfen. Dieser kleine Artikel wurde beachtet. Der Herausgeber der preußischen Jahrbücher, Professor Delbrück, stellte mir seine Zeitschrift zur Verfügung. Und so schrieb ich im Frühjahr 1893 in die preußischen Jahrbücher meinen ersten mit Namen gezeichneten größeren Artikel, mein Austritt aus dem Jesuitenorden, der später auch als Sonderbroschüre erschienen ist. Damit hatte ich den Weg betreten, der mich in das Gebiet meiner Lebensaufgabe führen sollte: Aufklärung über die ultramontane Gefahr. Die ersten Schritte auf diesem Wege waren nur zaghaft. Es lag wohl daran, dass ich meiner Lebensaufgabe noch nicht recht bewusst geworden war. Wer die Schrift »Mein Austritt aus dem Jesuitenorden« vergleicht mit diesem Buche, der findet nicht unerhebliche Unterschiede. Trotz aller auch in ihr hervortretenden Verurteilungen des Jesuitenordens bin ich in meiner Erstlingsschrift verhältnismäßig milde. Eine gewisse Unbestimmtheit lagert über ihr. Sie lässt keinen Kampfesruf erschallen. Von Schrift zu Schrift hat sich das geändert, gebessert, weil Erkenntnisse in mir teils entstanden, teils gefestigt wurden, die eine Klarheit und Zielstrebigkeit des Wollens in mir erzeugten, deren Ausdruck nur Hammerschläge sein konnten.